mit ihm die Schmerzen überwunden und drehe jetzt mit dicker Russ bis meine Runden. Inzwischen drehen Kummer und Leid, hab ich noch den Glauben an Gott und zur Musik, was mir bleibt. Deshalb mach ich mich bereit, step ans Mic. Ich greife nach dem Licht und hoffe, es hört mich aus der Dunkelheit. Was, du willst mich battlen wie der Lux gegen Mike? Bitch, bist noch gescheit, ich fick dich in der ersten Runde. Ich brauch zum Wissen keinen Grund. Stopp dir das Maul und spuck dir in den Mund. Böse Zungen stehen jetzt im Vordergrund. Und außerdem, was heißt ich heul wie ein Hund? Weil zu, weil ich prophezei, meine Skills sind tödlich und bleiben. Ich bin überlegen und deshalb scheiß ich für alle Problem. Die Hip-Hop spielen zum Erkleben. Und wenn ich nach der Wahrheit strebe, bitte ich der Herr um seinen Segen. Denn an manchen Tagen erhält nur die Musik mich noch am Leben. Yeah, das ist richtig. Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich falte meine Hände und bitte den Herr um seinen Segen. Ja, dann schließe ich meine Augen und ich fange an zu beten. Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich liebe die Musik, denn sie hält meinen Geist am Leben. Darum lebe ich meine Träume und träume nicht mein Leben. Das ist schon lange vorbei. Nicki und Rap Street, ein Traum, der mich nach vorne treibt. Gib immer mein Bestes und schalte mich zu einem Battle ein. Rein und Rhyme, noch Styles, die in Köpfen hängen bleiben. Denn ich bin seit über 10 Jahren im Game mit dabei. Hab mich nie beschwert und wartete in der Buch auf meine Zeit. Was bedeutet schon warten, wenn man wie ich weiß, dass das Leben einen Sinn hat und auf die Liebe scheißt? Menschen nichts teilen und gucken, was andere treiben. Ist logisch, weil in ihren Herzen keine Sonne mehr scheint. Hör nie auf zu träumen, denn sonst bist du allein. Und hast keine Freunde mehr, die einen guten Flash mit dir teilen. Mein Traum, sei ehrlich und bleibe im Herzen frei. Sei dir bewusst, was du tust und vermeide auch Ärgereien. Bleib nicht stehen und häng dich immer wieder aufs Neue rein. Lebe deine Träume und segn dich hinein, komm! Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich falte meine Hände und bitte den Herr um seinen Segen. Ja, dann schließe ich meine Augen und ich fang an zu beten. Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich liebe die Musik, denn sie hält meinen Geist am Leben. Darum lebe ich meine Träume und träume nicht mein Leben. Yeah. Cannibal Lecter, not Hannibal Lecter, but Cannibal Lecter. Although our style's adjacent, drag you in my basement, essing on your flesh, use it for a meal replacement. Far from science fiction, guard your jurisdiction. I come with all the fixins, throwing dick into your vixen. Rock like granite, one with the planet, understand it. Bounce like flab, unleashing jabs to your abs. A freestyle is writing this shit, sounds crappy. Already got them east side boys a little scrappy. Last week them sisters was Tip and Lil Wayne. This week them Herbs and Flip and Lil Zane. I summon up the spirits of Fox and Cool James with the twist of Chris to muscle the whole game. Lurking in your shadow, cast shadow like small. The results, mango flesh, fertilizing your lawn, yo! Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich falte meine Hände und bitte den Herr um seinen Segen. Ja, dann schließe ich meine Augen und ich fang an zu beten. Ich lebe meine Träume und lass sie mir nicht nehmen. Manchmal ist es eben hart und du stehst im Regen. Ich liebe die Musik, denn sie hält meinen Geist am Leben. Darum lebe ich meine Träume und träume nicht mein Leben. Yeah.